Das Kommunikationssystem der deutschen Emigration, geografisch über mehrere Kontinente gespannt, mit sehr unterschiedlichen politischen Zielsetzungen, stellte sich als ein hyperdynamisches und hochkomplexes Gebilde dar. Es mag bezeichnend sein für den kommunikationspolitischen Aspekt der deutschen Exilpublizistik, dass offenbar nur einmal während einer kriegerischen Auseinandersetzung eine Sendeanlage regelmäßig zu bestimmten Zeiten für den Rundfunkbetrieb zur Verfügung stand. Dies war der Fall beim deutschen Freiheitssender 29,8 in Spanien, der den deutschen Exilkommunisten zwischen 1937 und 1939 zur Verbreitung von Programmen in deutscher Sprache nach Deutschland diente. Zitat aus einem Aufsatz von Winfried Lerck und Ulrich Schulte-Döinghaus über den deutschen Freiheitssender im Spanischen Bürgerkrieg. Gehört worden ist der Sender in Deutschland. KPD, SPD und Gestapo-Berichte weisen das übereinstimmend nach. Das Studio befand sich in Madrid, die Sendeanlage in Aranjuez, die Redaktion jeweils am Sitz der spanischen Volksfrontregierung. Erster Redakteur war Gerhard Eisler, gefolgt von Hans Teubner, und Sprecher war Hans Maaßen. Aus den Erinnerungen Teubners, herausgegeben von Maaßen in der DDR. Seit es den Sprecher in Madrid gab, wurden die Sendetexte von Motorradfahrern der 11. Internationalen Brigade im Pendelverkehr zu Hans Maaßen gebracht. So war es auch, als sich die Redaktion in Barcelona befand. Das spielte sich gut ein. Schwierig wurde die Situation, als die Faschisten zum Mittelmeer vordrangen. Nun kamen die Texte und ihre Überbringer auf Booten durch die gefährdeten Küstengewässer bis Valencia, dann weiter durch Motorradfahrer, in günstigen Fällen durch Flugzeuge. Es war erstaunlich, wie hochaktuell trotz solcher Umstände die Sendungen waren. Der Grund dafür war die ausgezeichnete Belieferung der Redaktion mit Material, das die Parteiführung aus Paris zusammen mit Beiträgen des Volksfrontausschusses schickte. Die Päckchen enthielten Beschlüsse des Politbüros, Reden Dimitrovs, Wilhelm Pieks, Walter Ulbrichts, Heinrich Manns und vieler anderer weltbekannter antifaschistischer Persönlichkeiten. Und sie enthielten neuestes Material aus Deutschland, das über alle Ereignisse und Vorgänge im Hitlerstaat, über Truppensendungen nach Spanien, über den faschistischen Terror, über die Widerstandsbewegung informierte. So konnte der Sender nicht nur die Wahrheit schlechthin verbreiten, sondern, und darauf kam es sehr an, auch operative Anleitungen geben, die stets auf die verschiedenen Schichten der Hitlergegner zugeschnitten waren. Originaltonmaterial von diesem Sender ist offenbar nicht erhalten geblieben. Es gab ja noch keine Mitschnittmöglichkeiten auf Tonband, höchstens kompliziert auf Wachsplatten. Erhalten geblieben sind aber natürlich die Lieder, die Ernst Busch damals über diesen Sender gesungen hat, und 19 Satiren, die Bertolt Brecht geschrieben hat, ausdrücklich für den deutschen Freiheitssender. Was der Führer nicht weiß. Nach der Ansicht vieler kleiner Leute weiß der Führer nicht, dass sein Minister für Unterricht immer betrunken ist und sein Führer der Arbeitsfront nie nüchtern. Dass sein Propagandaminister lügt, wenn er das Maul aufmacht, dass sein Kriegsminister den Krieg vorbereitet, dass sein Polizeiminister Beweise gegen seinen Luftfahrtsminister hat, dass er gegen Bestechungsgelder seinen Industrieführern erlaubt, dass sie dem Staat schlechte Maschinen liefern. Nach der Ansicht vieler kleiner Leute weiß der Führer auch nicht, dass in seinen Gefängnissen und Lagern Menschen totgeprügelt werden, dass die Kinder aus seinen Verbänden ihre Eltern der Polizei angeben, dass die Winterhilfsgelder verschwinden und einige Leute noch im Sommer davon leben, dass die Söhne deutscher Mütter nach Spanien verkauft werden, dass die Industriellen ihre Gewinne verdreifachen. Wenn der Führer das alles wüsste, was er nach der Ansicht vieler kleiner Leute nicht weiß, würde er dann ein paar ehrliche Leute holen lassen, am besten aus einem seiner Konzentrationslager, und sie bitten, ihm ein Schild um den Hals zu hängen, worauf steht: Ich war ein Führer in den Abgrund, und so, mit dem Schild um den Hals, durch das ruinierte Land laufen, damit alle im Bilde wären? Würde er das? Was meint ihr?